Was steht unter dem Weihnachtsbaum? Geschenke, ganz klar. Aber was dekoriert das schöne Grün? Hören Sie Wörter und ihre Bedeutung. Nach dem Signal hören Sie einen Beispielsatz. Wiederholen Sie ihn nach dem Signal. Die Kerze. Das ist ein langes, dünnes Ding. Wenn man es mit einem Streichholz anmacht, gibt es Licht. Ich will keine Kerzen am Weihnachtsbaum. Das ist mir zu gefährlich. Anzünden. Dieses trennbare Verb meint, Kerzen mit einem Streichholz anmachen, sodass sie Licht geben. Zündest du die Kerzen an oder soll ich das tun? Brennen. Alles, was Feuer hat, brennt. Auch Kerzen können brennen. Die Kerzen brennen so magisch schön. Der Ast. Das ist ein Teil des Baumes. Pass auf! Die Kerze muss weiter weg von diesem Ast. Der Baumschmuck. Ein Synonym dafür ist die Dekoration. Das sind kleine schöne Dinge, die man an den Weihnachtsbaum hängt. Das Verb dazu heißt etwas schmücken. Wollen wir zusammen den Weihnachtsbaum schmücken? Die Weihnachtskugel. Das ist ein kleiner Ball aus Glas als Schmuck für den Weihnachtsbaum. Oh je, jetzt ist die Weihnachtskugel kaputt. Die Süßigkeiten. Süßigkeiten sind süße Lebensmittel. Zum Beispiel Schokolade oder Marzipan. Man hängt sie auch an den Weihnachtsbaum. Das sind viel zu viele Süßigkeiten für so einen kleinen Baum. Schief. Dieses Adjektiv bedeutet nicht gerade. Der Weihnachtsbaum steht ja total schief. Der Weihnachtsbaumständer. Das ist eine Konstruktion. Man stellt den Weihnachtsbaum so hinein, dass er sicher und gerade steht. Ein Blumentopf als Weihnachtsbaumständer? Was für eine kreative Idee!